Когда паспорт получали, получал после школы, 10-й заканчивал, тогда много какая-то... Als ich nach der Schule meinen Pass bekommen habe, wollte ich, dass nicht Russe, sondern Italmene eingetragen wird, obwohl viele andere Russe in ihrem Pass stehen haben wollten. Ich habe in der Kindheit zuerst Italmenisch gelernt und erst dann Russisch. Dann wurde der Druck von außen immer größer. Es gab immer mehr Einschränkungen und viele Italmenen haben ihre Sprache vergessen. Bis 1971 war mein Freund Lönja aus der Kindheit noch da. Dann ist er leider gestorben. In Kovran musste Russisch gesprochen werden, aber sobald mein Freund und ich aus dem Dorf waren, haben wir nur Italienisch gesprochen. Jetzt gibt es da noch eine Oma, die versteht zwar Italienisch, kann aber nicht mehr viel sprechen und tut das auch nur noch selten. 5 oder 10 Minuten kann man mit ihr Italienisch reden. Ich sehe sie nur sehr selten. Wenn man ihr Fragen stellt, kann sie darauf antworten. Sonst ist da niemand mehr, mit dem man sich auf Italienisch unterhalten könnte. Es gibt noch ein paar ältere Italienen. Einer ist 5 Jahre jünger als ich. Er versteht noch Italienisch, kann selbst aber nicht mehr sprechen. Die Regionalgruppe München der Gesellschaft für bedrohte Völker unterstützt das Projekt zur Erhaltung der italienischen Sprache und Kultur. Wie es zu diesem Projekt gekommen ist, erzählen wir Tatjan und Traudel. Als ich 2008 auf Kamtschatka war, habe ich eine Frau, die italienisch in Palana unterrichtete, und sie lebt schon seit langem dort, die ich auch über 35 Jahre nicht gesehen habe. Und ich habe sie gefragt, wie sieht die Situation mit Italienisch. Und sie war sehr besorgt, dass sie haben so wenig Studenten erstens, weil sie müssen auch diese Studenten nicht nur denen Unterricht geben, sondern auch versuchen, dass sie was zum Essen haben und eine Bleibe. Nur Bleibe haben sie, aber mit dem Essen war ein bisschen schwierig. Und dadurch waren ja die Zahl der Studierenden immer weniger. Und dann hat sie generell gesagt, dass auch die Interesse bei den jungen Menschen ist, zum Beispiel in den 90er Jahren war Interesse, aber jetzt in 2000 weniger Interesse und sie war sehr besorgt. Und dann haben die Indigenen auf Kamtschatka sich getroffen ein paar Mal und haben überhaupt über die Sprachen, die auf Kamtschatka gibt, nicht nur Italienisch, sondern auch Koreakisch, Aleutisch oder die anderen, haben gesprochen und haben gedacht, es muss was getan werden. Aber leider... Die Regierung, die verbietet jetzt nicht, die Sprache zu sprechen oder auch unterrichten, aber die unterstützt finanziell das nicht. Und ein paar Enthusiastinnen und Enthusiasten haben zum Beispiel mich angesprochen, ob wir eine Möglichkeit haben, hier zum Beispiel in Deutschland oder in Europa für sie was zu finden, ich meine finanzielle Unterstützung. Und ich war ja dann im Jahre 2009 auf Kamtschatka, das war im März, April, wo wir mehrmals uns getroffen, wir waren sogar in einem pädagogischen College und die Direktorin, die war begeistert von der Idee, aber sie hat gesagt, es muss zum Beispiel eine gewisse Zahl von Studierenden sich, durch Interessenten sich anmelden, dann können sie Italienisch auch lernen in diesem College. Als ich nach Deutschland kam, dann haben wir hier angefangen, uns Gedanken auch zu machen. Ja, wir haben dann 2010 mit dem Projekt zur Erhaltung der italienischen Sprache und Kultur angefangen und haben unterschiedliche Veranstaltungen durchgeführt. Wir waren zum Beispiel öfter mal im Eine-Welt-Haus mit unterschiedlichen Veranstaltungen. Wir waren auf dem Tollwood-Fest. Tian fährt unermüdlich zu Schülerveranstaltungen oder zu sonstigen Veranstaltungen, nicht nur nach Nürnberg, sondern ich glaube in Leipzig warst du auch. Ja, ich war auch in Leipzig, weil die Gesellschaft für bedrohte Völker hat 2010 ein Thema gewählt, bedrohte Sprachen, und sie haben mich dann eingeladen, etwas zu Italienern sagen. Und da haben wir auch bekannt gemacht. Also besonders Tian war sehr aktiv unterwegs. Und wir haben über die ganze Zeit hinweg seit 2010 doch ein paar Gelder sammeln können. Und dieses Geld haben wir dazu verwendet, um den Viktor Ryschkow, einen Vertreter aus Kamtschatka, der sich selbst Italienisch beigebracht hat, nach St. Petersburg zu schicken, an die Herzenuniversität, an das Linguistische Institut, zu Herrn Professor Valodin, einer absoluten Koryphäe und Großgröße für die italienische Sprache unter anderem auch. Und der Viktor Ryschkow hat dort einen Aufbaukurs gemacht und ist dann wieder zurück auf Kamtschatka, nachdem er diesen Kurs erfolgreich abgeschlossen hatte, und unterrichtet jetzt auf Kamtschatka, in Petropawlowsk, in Jelisowo Italienisch. Ryschkow, der unterrichtet sozusagen privat. Da gibt es ja Nichtregierungsorganisationen, die sich freiwillig erklärt haben, dass sie Italienisch lernen. Und der hat ja uns jetzt gesagt, im Juni, er hat ja die Liste von 24 Interessenten, von denen sind 8, die regelmäßig kommen, und die 3, die sind sehr vorangekommen, und sie haben sogar nach dem Abschluss des Kurses von Oktober bis Ende Mai müssten sie einen Aufsatz schreiben, und eine von denen hat geschrieben, die heißt Vera Silivanova, und ihr Aufsatz kann man in der Zeitung Aborigen Kamtschatki auf Italienisch nachlesen. Und sind sie alle Italienen oder gibt es auch andere? Nein, sie sind nicht alle Italienen. Es gibt auch Russen, es gibt sogar einen Jakuten, der aber auch schon lange auf Kamtschatka lebt, und der ist ja auch sehr interessiert an der Sprache und hat ja große Fortschritte. Der Italienischunterricht von Viktor Ryschkow findet in Jelisowo guten Zuspruch. Wir haben darüber mit seiner Schülerin Vera Silivanova gesprochen. Noch vor einem Jahr konnten wir selbst, also die Schüler unserer Klasse, kein Wort Italienisch. Wir haben mit dem Unterricht am 26. Oktober des vergangenen Jahres 2011 begonnen. Wir sind als einfache Schüler hingegangen und konnten keinen Ton, keinen Buchstaben. Allmählich haben wir uns eingearbeitet und dieser sehr komplizierten Sprache mehr angenähert. Sie ist wirklich interessant zu lernen. Parallel wurde es notwendig, dass wir unserem Lehrer halfen. Wir haben wenig Lehrbücher und Unterrichtsmaterialien, die junge Leute wissen nicht, dass es unsere Klasse gibt. Und auch wenn sie es wissen, versuchen sie eher Englisch zu lernen, das sie in der Praxis brauchen können. Trotzdem haben wir im Verlauf von 6 Monaten mit unterschiedlichen Leuten gesprochen, haben sie in unsere Klasse geholt, und im Mai haben wir unser Schuljahr abgeschlossen. Im Sommer steht uns aber wichtige Arbeit bevor. Wir müssen Kinder und junge Leute dafür begeistern, in unsere nächste Klasse zu kommen, die in diesem Herbst beginnt. Viktor Ryschkow hat neulich auch ein Konversationsbuch für Italienisch zusammengestellt. Das Konversationsbuch beinhaltet sowohl russische als auch italienische Texte und wurde von Ryschkow eigenhändig illustriert. Wir, die Regionalgruppe der Gesellschaft für bedrohte Völker, haben die Herausgabe dieses Buches unterstützt. Das Buch wurde am 13. August offiziell in Petropawlowsk-Kamtschatski vorgestellt. David Köster, Professor für Ethnologie der Universität Alaska Fairbanks, kam zum ersten Mal vor über 20 Jahren nach Kamtschatka zu den Dörfern der Itelmenen. Schon damals wollte er Italienisch lernen, als Teil der Feldforschung. Aber er merkte ziemlich schnell, dass das ein recht mutiges Unterfangen war, denn nur wenige Menschen sprachen noch Italienisch. Diejenigen, die es noch konnten und gesund waren, mussten arbeiten, das heißt, hatten viel zu tun. In Kovran gab es damals etwa 30 der insgesamt 80 itelmenisch sprechenden Personen. Auch in Tigil, Selanka und Petropavlovsk-Kamtschatki gab es damals noch Leute, die itelmenisch sprechen konnten. Sie waren aber damals alle schon zwischen 50 und 60 Jahre alt und nun sind 20 Jahre vergangen und viele sind nun leider schon verstorben. Die Sommerschule fand vom 2. bis 7. Juni 2012 in dem kleinen Ort Malki in Zentralkamtschatka statt. Die letzten italienischen Muttersprachler trafen sich unter dem Motto »Bewahrer der heimischen Herde«. Sie hatten ein straffes Arbeitsprogramm. In größeren, kleineren und sehr kleinen Arbeitsgruppen versuchten die Teilnehmer, italienischen Wortschatz festzuhalten und die Sprache zu rekonstruieren. Die Gruppen hatten unterschiedliche Themen, wie zum Beispiel Anatomie des Lachses, Kindererziehung oder Kräuterkunde. Alles Themen, die die italienische Kultur geprägt haben. Es gab aber auch gemeinsame Veranstaltungen aller Teilnehmer, zum Beispiel Vorträge über die Geschichte der Erforschung des Itelmenischen, die Repressionen während der Stalinzeit, aber auch Beratungen über gemeinsame Aktivitäten und itelmenische Märchenstunden. Jeden Tag hat die Lehrerin und große Förderin der itelmenischen Sprache, Klavdia Chaloimova, Itelmenisch unterrichtet. Diese Sommerschule ist ein ganz besonderes Ereignis gewesen. Es hat ein ähnliches Ereignis oder eine ähnliche Veranstaltung Mitte der 90er Jahre gegeben, mit ein paar mehr Leuten noch, so wie ich das verstanden habe. Aber die Sprecher der italienischen Sprache, die in ihren Familien noch italienisch gesprochen haben, werden natürlich immer älter. Es sind also von denen, die in den 90er Jahren dabei waren, etliche Menschen schon leider verstorben. Und es ist auch so, dass diese Veranstaltung, so wie sie jetzt stattgefunden hat, wahrscheinlich auch für längere Zeit nicht mehr stattfinden wird. Und natürlich auch mit den Personen, die dabei sind, auch nicht mehr stattfinden können wird, weil viele einfach ein gewisses Alter erreicht haben und wahrscheinlich beim nächsten Mal, was vielleicht in 10 Jahren oder hoffentlich auch eher ist, vielleicht auch schon gar nicht mehr kommen können, gar nicht mehr dabei sein können. Aber ich will dazu sagen, dass bei dieser Sommerschule, Sie haben ja nach der Woche, haben Sie auch gesagt, solche Treffen, sie sollten etwas öfter stattfinden, zum Beispiel vielleicht im nächsten Jahr, vielleicht nicht in derselben Besetzung, aber wenigstens ein Kern, dass die Menschen zusammenarbeiten, weil diese Sommerschule hat gezeigt, dass jeder hat gearbeitet in ihren oder seinen Ecken, aber dass sie waren ja sehr isoliert und sie haben jetzt wieder mit vereinten Kräften das vorangekommen und sie wünschen sich, dass etwas öfter wird. Und zum Beispiel, ich persönlich habe jetzt vor 2 Wochen eine Idee gehabt, dass sie haben dort immer wieder Sommerlager für Kinder organisiert, aber das betraf immer mehr das Thema Lachs oder Wildlachsleben in der Natur. Und ich habe ja vorgeschlagen, dass sie zum Beispiel im Sommerlager auch eine Lehrerin oder einen Lehrer für Italienisch auch einladen, weil die italienische Sprache, die lebt ja auch mit der Natur zusammen. Und es ist natürlich so, dass diese Treffen, wenn die öfter stattfinden sollen oder wenn sie öfter stattfinden, was ich ja sehr hoffen würde, ja, dass diese Treffen ja auch irgendwie finanziert werden müssen. Das ist eine der großen Kernfragen, denn die Fahrtkosten, die Reisekosten auf Kamtschatka sind ziemlich hoch und viele können sich das einfach nicht so hoppla hopp leisten, da schnell mal irgendwo hinzufahren, weil es einfach die Flüge vom Norden in den Süden ziemlich teuer sind und auch das Wohnen und die Verpflegung nicht gerade billig sind. Diese Sommerschule, diese Veranstaltung, die wir jetzt in Malki hatten, die konnte ja auch nur deshalb stattfinden, weil sich 3 ausländische Universitäten, also die Universität Fairbanks, Alaska, die Universität Connecticut und die Universität Chiba bei Tokio in Japan zusammengetan haben und Gelder zur Verfügung gestellt haben, damit die Leute eingeladen werden konnten und auch in Malki sein konnten. Über diese Zuwendungen, über diese Zuschüsse, die im Rahmen eines größeren Programms gegeben wurden von einer dieser Universitäten, also mit diesen Zuschüssen, wurde diese Sommerschule finanziert. Ich will ja sagen, dass zum Beispiel über unser Projekt haben wir die Teilnehmerinnen auf Kamtschatka ein bisschen auch ermutigt, die Gelder auch vor Ort zu suchen. Früher haben sie das nicht so besonders oder nicht gemacht oder haben sie sich immer geschämt zu machen, aber mittlerweile haben sie auch sie gelernt. Liegt das irgendwie an der sowjetischen Zeit? Ich glaube ja, weil man weiß, dass in der Sowjetzeit waren ja unsere Völker total entmündigt. Sie waren ja in Internaten gesteckt und es waren ja alles sozusagen von Moskau geregelt und deshalb waren sie nicht fähig, selbst zu handeln. Aber unser positiver auch Einfluss ist, dass Menschen versuchen, auch selbstständiger etwas zu machen. Einer der Initiatoren und Organisatoren des Treffens in Malki ist der Ethnographie-Professor David Köster von der Universität Alaska Fairbanks. Professor Köster arbeitet mit den Itelmenen seit über 20 Jahren zusammen. Er hat viele Interviews mit den Itelmenen geführt und sich viel mit ihrer Sprache befasst. Er erzählt, wie die Sommerschule in Malki zustande kam. So what we did, we decided to do, was to try to get a grant to actually put together, to get these materials together. Wir versuchten also, eine Förderung, einen Zuschuss zu bekommen, um alle diese unterschiedlichen Materialien, die wir schon gesammelt hatten, in einem großen Spracharchiv zusammenzubringen, in einer Form, die weitgehend auch Linguisten verwenden können. Hierfür haben wir diese Förderung bekommen. Im Rahmen dieser Förderung haben wir beschlossen, diesen Workshop zu veranstalten. Wir wissen, dass es sehr wenige Sprecher gibt und wir kennen sie alle. So wollten wir sie alle zusammenbringen, ein Treffen veranstalten, denn wir wissen, dass sie diese Möglichkeit nicht oft haben. Etliche von ihnen sind die einzigen in ihren Dörfern, die noch Itelmenisch sprechen können. Sie können sie also nicht unterhalten und deshalb wollten wir diese Menschen hier zusammenbringen. Manche haben so lange nicht mehr Itelmenisch gesprochen. Sie brauchen wirklich lange, fast einen Monat, bis sie wieder in die Sprache zurückfinden und sie wieder mühelos sprechen können. Andere aber sprechen noch ziemlich frei und leicht. Die itelmenische Konversation ist also noch ziemlich lebendig. Aber nur sehr wenige Leute können sie eben noch. Es war zum Beispiel jetzt in dieser Sommerschule so, dass man von russischer Seite auch versucht hat, einen Zuschuss zu bekommen. Und zwar dafür, dass man also nicht nur die Leute, die Itelmenisch noch sprechen können, einladen kann, sondern auch mehr Jugendliche, die eben auch an diesen Programmen und diesen Arbeitsgruppen, die in Malki stattgefunden haben, teilnehmen können und einfach auch mehr so an die itelmenische Sprache herangebracht werden können. Denn dafür haben die ausländischen Mittel nicht ausgereicht. Deswegen hat man versucht, da von russischer Seite noch einen Zuschuss zu bekommen. Das hat aber nicht funktioniert. Besonders wichtig wird es zukünftig sein, dass mehr Itelmenisch-Unterricht angeboten wird und sich insbesondere junge Leute wieder für die Sprache interessieren. There have been simultaneously really significant efforts within Kamchatka by Klavdia Nikolaevna Kholoymova. Es gab schon früher sehr ernsthafte Bestrebungen auf Kamchatka von Klavdia Nikolaevna Kholoymova und anderen Leuten, die versuchten, die Sprache zu lehren. Klavdia Nikolaevna hat wirklich viele Unterrichtsmaterialien erstellt. Sie hat mir erzählt, dass sie bereits in den 1970ern begonnen hat, darüber nachzudenken. In den 80ern, als es hierfür mehr Möglichkeiten gab, wurde sie dann wirklich aktiv. Ende der 80er kamen diese Bücher schon heraus. Sie hat mit Professor Alexander Volodin aus St. Petersburg daran zusammengearbeitet. Und das ist interessant. Als ich Kamtschatka mehr öffnete, mehr Menschen dorthin kommen wollten, gab es auch auf Kamtschatka selbst mehr Bestrebungen, die nationalen Besonderheiten wieder aufleben zu lassen. Wir hören, dass es jetzt in verschiedenen Dörfern viel Enthusiasmus gibt, die turkmenische Sprache wiederzubeleben. Die Schüler sind gut, sie lernen die Grammatik. Klavdia Nikolaevna Halojmova ist besorgt, dass sie die Aussprache nicht richtig lernen. Das ist auch ziemlich schwer, denn Italienisch hat eine sehr komplizierte Phonetik. Wie die italienische Sprache klingt, hören Sie jetzt. Das ist Klavdia Halojmova während des Italienischunterrichts. Die Phonetik ist eine der großen Herausforderungen der italienischen Sprache, meint Professor David Köster. Er arbeitet an einem Online-Projekt, mit dessen Hilfe man Italienisch lernen kann, nämlich mit audiovisuellen Tools. And so Und gerade das ist auch einer der Gründe, warum wir audiovisuelle Dokumentation machen. Damit die Leute nicht einfach ein Wörterbuch wie bei Russisch haben, sondern damit sie zuhören können. Besonders gut wäre es, wenn sie zuhören würden, ohne die Wörter anzuschauen. Denn der einzige Weg, die Aussprache zu meistern, ist einfach zuzuhören und sich die Worte so zu merken, ohne dass sie jemand aufgeschrieben hat. Dieses Programm könnte wohl dabei helfen, ein mehr audioorientiertes als textorientiertes Sprachprogramm einzuführen. Wir haben großes Glück, denn zwei Programmierer arbeiten an diesem Programm, und zwar Programmierer, die sich auf die Arbeit mit gefährdeten Sprachen spezialisiert haben. Davon gibt es nicht viele. Und wir denken, wir haben das beste Team für diese Arbeit. Ich sehe eine gute Möglichkeit, dass junge Menschen auf Kamtschatka sich für die Sprache begeistern. Es ist schwer zu sagen, welche Rolle sie spielen wird. Denn wir haben dies noch nicht oft erlebt. Wenn alte Sprachen bewahrt werden, wie zum Beispiel Altkirchenslawisch, so geschieht das in einem rituellen Kontext oder der von älteren oder alten Menschen kontrolliert wird. Sie sind nicht allgemeinsprachlich, sondern werden nur unter besonderen Umständen gesprochen. Die Sprache wird so bewahrt, über alte Lieder von Schamanen, Heilern. Wir kennen viele Beispiele. Es gibt Fälle von Sprachveränderungen, wenn junge Leute an Sprache interessiert sind. Neues erfinden, die Sprache verändern, in Hip-Hop beispielsweise. Aber ich kann mir noch nicht recht vorstellen, wie Sprache von einer Gruppe junger Leuten in einer neuen Form bewahrt werden soll. Wir wissen noch nicht, wie das funktionieren kann. Aber es gibt diese große Möglichkeit dazu, weil die Technologie hierfür existiert. Jeder kann heute eine TV- oder Radiosendung herstellen. Man braucht wirklich wenig Equipment dazu, nur einen wirklich billigen Computer. Damit kann man bearbeiten und wirklich komplizierte Dinge tun, ohne viel Geld ausgeben zu müssen. Die massenmedialen Mittel, mit denen Sprache mündlich übertragen werden kann, sind so vielfältig wie nie zuvor. Ein anderes Mittel zur Bewahrung und Übertragung von Sprache ist Musik, die an eine große Anzahl von Menschen gesendet und von ihnen gehört und gelernt werden kann. Hier geht es aber nicht nur um massenmediale Globalisierung, also dass jeder das Gleiche tut, sondern auch um Globalisierung der Technologie, die auch in neue lokale Entwicklungen ermöglicht. Genau das könnten wir auf Kamtschatka zu sehen bekommen. Und eben diese Revitalisierung der Sprache und den Enthusiasmus. Italienisch wurde früher nur mündlich übertragen. Deshalb ist heute ein anderes Problem die Schrift der Italienen. Mehr dazu erklärt Tian. Manchmal ist es auch sehr schwierig, weil sie haben ja keine gemeinsame Schrift. Zum Beispiel in Russland wird oft selbst gebastelte Schrift verwendet. Und wenn man rauskommt, ich meine aus dem russischen Gebiet, dann ist es von anderer Seite ist ja sehr schwer zu lesen. Man hat ja nur dann Buchstabenbrei. Das ist ja die Schwierigkeit. Und deshalb, dieses Treffen war auch wichtig, dass Menschen sich Gedanken machen, was für gemeinsame Schriften können sie verwenden, damit in der ganzen Welt, nicht nur in einem kleinen Dorf Kavran, sondern in der ganzen Welt das zu lesen ist und dass sie auch miteinander kommunizieren können. Das ist ja sehr wichtig. Es wurde ja Kirillitze genommen als Basis, aber Itelmenisch hat ja Sonderlaute und deshalb, man braucht ja auch zusätzliche Buchstaben. Zum Beispiel, es gibt ja drei verschiedene Ks oder drei verschiedene H und deshalb braucht man für diese Laute extra Buchstaben. Und man muss sich dann auch einigen, wie man das Problem auch löst. Ich denke, dass zum Beispiel es wird schwierig, da wieder in den Alltag Itelmenischer sozusagen zu integrieren. Aber es ist auch sehr wichtig, dass auch die Erwachsenen die Sprache können, weil ich weiß, dass im Kavran ziemlich lange, als noch da mehrere Menschen gelebt haben, die Itelmenisch konnten, dass die Kinder auch nach der Schule oder während der Schule, sie sind immer wieder zu Erwachsenen gegangen, um die Erwachsenen zum Beispiel sprechen zu können oder sie haben die gebeten, irgendwelche Märchen zu erzählen oder Geschichten aus eigenem Leben. Und deshalb, ich finde, es gibt weniger noch Kinder, die Itelmenisch lernen, aber es ist wichtig, dass das die Erwachsenen Interesse haben und sich bemühen. Sie hörten wieder Tian zu der Frage der italienischen Sprache. Und nun kommt der italienische Musiker Anatoly Levkovsky und seine Frau Ludmila aus Kovran im Nordwesten Kamtschatkas, die zu diesem Thema beispielsweise dies sagen. Хочется еще, конечно, молодым пожелать сейчас вот молодые мамы, папы, чтобы они Natürlich wünschen wir unserer Jugend, also den heutigen jungen Mamas und Papas, dass sie die italienische Kultur wieder mehr verinnerlichen und wieder italienisch zu sprechen beginnen. In Kovran gibt es mittlerweile ausreichend italienische Literatur in der Schule. Das Problem ist, dass es zu wenige Lehrer gibt. Und die Hauptsache ist doch, dass die Eltern auch zu Hause Italienisch sprechen. Denn auch im Kindergarten haben wir Probleme mit dem fehlenden Italienischunterricht. Es wäre wirklich gut, wenn schon die Kinder Italienisch hören würden, wenn sie noch im Bauch ihrer Mutter sind. Dass dann zu Hause und auch im Kindergarten Italienisch gesprochen wird. Wir sprechen zum Beispiel auch mit unseren Enkeln Italienisch. Sie sind noch kein Jahr alt und verstehen schon, zeigen auf Dinge, die wir ihnen sagen. Sehr angenehm war auch, dass gestern Ludmilas Sohn angerufen hat und eine SMS auf Italienisch geschrieben hat. Auch verabschiedet hat er sich auf Italienisch. Knin krasch och. Auf Wiedersehen. Das fand ich so schön. Wie Ludmila und Anatoli wünschen auch wir uns, dass die italienische Sprache weiter lebendig bleibt. Tjansa Otschnaja von der Regionalgruppe München der Gesellschaft für bedrohte Völker ist auf Kamtschatka geboren und aufgewachsen. Ich habe ja selber versucht, Italienisch zu lernen, auch als Erwachsene, weil als Kind könnte ich das nicht machen, weil unsere Familie wurde zweimal umgesiedelt und ich durfte das nicht machen, weil damals wurde es nicht erlaubt. Und ich habe ja einige Menschen schon seit 37 gekannt und für mich war ja eine sehr tiefgehende Begegnung mit diesen Menschen, weil durch diese Isolation, dass ich hier lebe und sie irgendwo in kleinen Orten, war die Kommunikation nicht möglich. Und deshalb war ich sehr, sehr glücklich, muss ich ja sagen. Und man hat ja auch bei Battle in Bilden gesehen, ich habe sogar mit offenem Mund zugehört, was die Claudia Haloimova auf Italienisch erzählt hat oder die anderen. Ich spreche ja kein Wort Russisch und verstehe auch keinen Piep Italienisch. Von daher musste ich mich aufs Gucken beschränken. Natürlich haben Tian und Traudl gedolmetscht, wenn sich's geben hat zeitlich. Aber mein Eindruck war, dass die Italienen erstmal tendenziell eher so zurückhaltender sind, aber sehr genau gucken, wer da vor ihnen steht. Und wenn man sich bemüht und eben auf sie zugeht und in Kontakt kommt oder kommen möchte, dass sie einen herzlich aufnehmen. Also die Gastfreundschaft wird sehr groß geschrieben. Also es gibt immer zu trinken, immer zu essen. Man wird aufgefordert, sich dazuzusetzen. Und es wurde sehr, sehr viel gelacht. Tian und Raudl haben mir dann eben auch immer wieder erzählt, dass die Leute, die wir da kennengelernt haben, teilweise wirklich auch sehr, sehr schwere Biografien und Lebensgeschichten haben und dass diese Menschen einfach so eine Lebensfreude ausstrahlen und eine Fröhlichkeit und Herzlichkeit und Offenheit, das hat mich sehr beeindruckt. Es wurde viel getanzt, ja, also Musik hat in dieser Woche eine große Rolle gespielt und ich wurde auch mehrmals zum Tanzen aufgefordert. Es hieß dann immer, ich soll doch bitte mal die Chaika machen, was so viel heißt wie Möwe. Und ich habe mich bemüht und es hat zur allgemeinen Erheiterung beigetragen, weil die Damen dort wirklich sehr, sehr gut tanzen können. Ich habe mein Bestes gegeben, aber ich glaube, an diese jahrzehntelange Übung komme ich wahrscheinlich dann doch nicht hin als steife Deutsche. Und letzte Frage an Traudl. Du hast auch einen Hochschulabschluss in Ethnologie, neben dem in Russischen. Wie war es also von der Perspektive einer Ethnologin unter diesen Menschen zu sein? Von der Perspektive einer Ethnologin war das sicherlich sehr interessant, wobei die Zeit natürlich, jetzt sagen wir mal, für eine ethnologische Feldforschung oder Ähnliches viel zu kurz war und das Ganze viel zu, sagen wir mal, intensiv war. Also da jetzt in eine Situation und Umgebung reinzukommen und da zu erfahren, wie die Dinge so sind, also der Grund der Feldforschung, das hat sich hier natürlich nicht ergeben, sondern das war ein sehr intensives Treffen dieser Leute, das war was ganz Besonderes, aber es war für mich sehr interessant zu sehen, wie der Professor Köster gearbeitet hat, sein Kameramann Livo, der ist ja auch Ethnologe, sind beides Ethnologen, und wie sie gearbeitet haben, wie sie die Menschen interviewt haben, wie sie gefilmt haben und aufgenommen haben. Nun sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Sendung bei Radio Lora auf der 92.4 angelangt. Die Regionalgruppe München dankt allen, die heute mitgewirkt haben, insbesondere unserem Techniker Anne Detzel. Wir sind online gegangen. Wenn Sie unseren Blog lesen möchten, dann können Sie das unter www.gfbv-münchen.wordpress.com. Bis zum nächsten Mal am 16. Oktober 2012. Wir freuen uns auf Sie.